WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 29. August 1972. Der Todestag der Sängerin Lale Andersen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Am Ende konnte sie das Lied nicht mehr ausstehen. Dieses Lied, das an ihr klebte wie eine Klette. Und doch hat Lili Marleen Lale Andersen bis über den Tod hinaus verfolgt. Dann gab es ja die Geschichte, dass sie ja im Testament sich ausgebeten hatte, wenn sie also sterben sollte, egal wo, wann und wie, alles gespielt werden soll, aber nicht Lili Marleen. Erinnert sich ihr Sohn Michael. Als die 67-Jährige heute vor 45 Jahren nach langer Krankheit starb, befand sie sich gerade auf einer Lesereise in Österreich. Und wir kamen nach Wien, also mein Bruder, meine Schwester und ich, und saßen vorne an der ersten Bank und sie wurde ja verbrannt oder eingeäschert. Und die Kirche war voll und dann fing also der Organist an. Was spielt er? Lili Marleen. Lili Marleen war viel mehr als nur ihr Welthit. Selten ist eine Sängerin so mit ihrem Song verschmolzen. Lale Andersen ist ja zu Lili Marleen geworden. Die Menschen konnten das ja gar nicht mehr unterscheiden. Biografin Gisela Lerke. Lale Andersen hat dann ja auch ihre Autogrammkarten mit Lili Marleen unterschrieben. Das war schon etwas Besonderes. Als Mädchen unter der Laterne wurde Lale Andersen zum Idol von Millionen Soldaten und blieb es, als der Krieg schon lange vorbei war. Selbst Rainer Werner Fassbinder nannte 1981 seinen Film über die Karriere der Sängerin im Dritten Reich Lili Marleen. Abend für Abend, vom Nordkap bis nach Afrika, ungeachtet der Gefechtslage, hocken die Soldaten für 3 Minuten vorm Radio. 6 Millionen? Richtig. Aber was Sie wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass sich einige Leute dafür stark machen, das Lied zu verbieten. Schließlich ist Lili Marleen kaum Ausdruck nationalsozialistischer Kampfmoral. Aber es ist doch nur... Ist doch nur ein Lied. Fassbinder stellt Lale Andersen als eine Art Widerstandskämpferin dar, was sie sicher nicht gewesen ist. Wer sie wirklich war, ist allerdings nicht so einfach zu ermitteln. Gisela Lerke hat als langjährige Kulturamtsleiterin von Bremerhaven auch den Nachlass der Sängerin betreut und darin manchen Widerspruch gefunden. Über Lale Andersen ist ja so viel geschrieben worden. Davon sind ja noch weniger als 50% wahr. Das hängt doch damit zusammen, dass Lale Andersen gerne Geschichten erzählt hat und deren Wahrheitsgehalt mangelhaft war. So hat sie nicht nur ihr Geburtsdatum und ihren Namen ständig geändert, sondern auch über ihre Herkunft Legenden erfunden und ihren Lebenslauf geschönt. Was geht euch denn mein Leben an? Da hängt viel Freude und Tränen dran. Sicher ist, als Lieselotte Bunnenberg wird sie am 23. März 1905 geboren, in Lehe, das heute zu Bremerhaven gehört. Ihr Vater arbeitet als Schiffssteward für den norddeutschen Lloyd. Das war eine einfache Familie, aber sie wohnten zentral, eigentlich in einem ganz schönen Haus. Denen ging es wirtschaftlich ganz gut. Lieselotte ist ein aufgewecktes, hübsches Mädchen, das sich schon früh für Lyrik begeistert. Als 16-Jährige verliebt sie sich Hals über Kopf in den 10 Jahre älteren, sehr attraktiven Kunstmaler Paul Ernst Wilke. Kurz nach ihrem 17. Geburtstag findet die Hochzeit statt. Mit 24 hat sie bereits 3 Kinder und die Nase voll von der Ehe. Paul Ernst ist dann immer mal nach Norderney, in eine Künstlerkolonie oder hier oder dahin. Und der ist nicht treu gewesen. Lale Andersen hat eben sehr schnell gemerkt, dass das nicht ihr Leben ist. Und sie ist ja jeden Abend ins Theater gegangen. Und irgendwann hat ihr das eben nicht mehr gereicht. Sie wollte selber auf der Bühne stehen. 1929, 6 Wochen nach der Geburt des jüngsten Sohnes, verlässt sie Mann und Kinder, um ihr Glück in Berlin zu versuchen. Lieselotte Wilke, wie sie sich zu dieser Zeit nennt, gibt alles, um auf eine Bühne zu kommen. Sie spielt winzige Rollen am Theater, kämpft verbissen um Auftritte im Kabarett, singt Texte von Brecht und Mehring oder Seemannslieder, obwohl sie eigentlich gar nicht singen kann. Mit ihrem Bubikopf, der schmalen Gestalt und dem etwas herben Gesicht wirkt sie androgyn und frech. Meist tritt sie als Nordseekrabbe im Matrosenanzug auf. Ein Kritiker schreibt: Lieselotte Wilke, ein blondes norddeutsches Mädchen, norddeutsch vernünftig. Sie wird etwas sehr Seltenes ins Kabarett bringen, eine wirklich eigene Note. Im legendären Berliner Groschenkeller trifft Lieselotte Künstler wie Kurt Weill, Lotte Lenya, Friedrich Holländer und einen jungen Komponisten namens Norbert Schulze. Sie war ein ganz eigenartiger Typ mit ihrem Rollkragenpullover, so gar nicht auf Großstadt zurechtgemacht. Und das gefiel mir. Sie war ja eigentlich meine erste Liebe. Schulze, der später die Melodie zu den Lilli Marleen-Versen des Dichters Hans Leib schreiben wird, hält von den Gesangskünsten seiner Flamme allerdings wenig. Ich hatte ihr doch gesagt, du wirst es nie schaffen. Was glaubst du denn? Mit diesem Gemöde, was du machst, da kannst du doch keinen Erfolg haben. Und Hans Leib hat da darüber geschrieben. Den Duft von Brackwasser hat man in ihrer Stimme gehört. Das war ganz gut ausgedrückt. Nach dir hab ich mich schon gesehnt, noch eh du zu mir kamst. Und zart und still mein heißes Herz in deine lieben Hände nahmst. Das Publikum mag diese leicht ordinäre Komm-und-küss-mich-Stimme. Und Lilli Marleen wäre ohne sie wahrscheinlich nie zum Mythos geworden. Noch aber muss Lieselotte mühsam tingeln, um über die Runden zu kommen. Mal ist sie in München, mal in Zürich. Dort begegnet sie 1933 der Liebe ihres Lebens, dem Komponisten Rolf Liebermann. Sie hat mich eigentlich initiiert, den Mut zu haben, Noten niederzuschreiben. Ich habe dann ein ganzes Repertoire komponiert, wir sind auf Reisen gegangen und so weiter. Die 28-Jährige ist hin und her gerissen, zwischen der großen Liebe und ihrem Beruf. Gern würde sie in Zürich leben, doch durch die unzähligen aus Deutschland geflohenen Künstler ist die Konkurrenz zu groß. So herausragend war sie zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie mit den vielen anderen hätte konkurrieren können. Außerdem hat die Schweizer Fremdenpolizei die junge Sängerin auf dem Kieker. Die Beamten finden ihren Lebenswandel höchst suspekt und verbieten ihr schließlich die Einreise. So bleibt Lieselotte in Deutschland, wo sie sich den neuen Machthabern anpassen muss. Bubikopf und Matrosenanzug sind jetzt ebenso verpönt wie Texte von Brecht oder Mehring. Dann hat sie irgendwann sehr viel nordische Lieder gesungen und hat sich in einem Norwegerkleid präsentiert. Sehr brav, eher mütterlich. Lale Andersen, wie sie sich inzwischen nennt, hegt keinerlei Sympathien für den Nationalsozialismus. Sie versucht, sich irgendwie durchzumogeln. Eine Sängerin, die will auf der Bühne stehen. Und das ist das Allerwichtigste im Leben. Dazu kommt, sie hatte schließlich 3 Kinder. Für die musste sie Unterhalt bezahlen. Und ihr erster Ehemann, der hatte eben kein Geld. Und da stand sie natürlich auch unter einem ganz enormen Druck. Ohne sonderlichen Erfolg tingelt sie durch Varietés und tritt bei Kraft durch Freudeabenden auf. In München singt sie im Kabarett Simplicissimus eine erste Version der Lilli Marleen vom Komponisten Rudolf Zink. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lilli Marleen. Das Chanson kommt zwar gut an, hat aber nicht das Potenzial zum Hit. Da ist die Komposition, die ihr Norbert Schulze 1939 zuschickt, schon erfolgversprechender. Unter dem Titel Lied eines jungen Wachtpostens nimmt Lale Andersen sie im Studio auf. Zunächst wird allerdings auch diese Version zum Ladenhüter. Es wurde, glaube ich, 700 Stück oder so etwas verkauft. Es war also ein Flop. 2 Jahre später marschieren die Deutschen in Jugoslawien ein. Nach der Eroberung der Hauptstadt wird dort der Soldatensender Belgrad aufgebaut, der die Front mit der Heimat verbinden soll. Er hat enorme Reichweiten, aber keine Musik. Und dann schickten die einen Kurier nach Wien, um dort Schallplatten zu besorgen. Und die Wiener gaben ihnen alles, was sie nicht mehr senden wollten. So landet auch die angestaubte Lilli Marleen auf dem Plattenteller des Senders. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. Die deutschen Soldaten, die vom Nordkap bis nach Afrika in ihren Schützengräben hocken, hören überrascht hin. Das ist nicht das übliche Gute-Laune-Durchhalte-Gedudel des Propagandaministeriums. Das Lied drückt aus, was sie selbst empfinden. Die Sehnsucht nach der Liebsten, das Heimweh, die Verlorenheit, die Angst vor dem Tod. Es trifft sie mitten ins Herz. Und das Allertollste war eben, als der Soldatensender Belgrad Lili Marleen aus dem Programm genommen hat, weil sie gedacht haben, jetzt haben wir es aber wirklich oft genug gespielt. Da kamen wäschekörbeweise Beschwerdebriefe. Und da ging der Hype erst richtig los. Der Sender richtet eine abendliche Grußsendung ein, die er immer um kurz vor 10 mit Lili Marleen beendet. So wird der wehmütige kleine Schlager zur magischen Verbindung zwischen den Soldaten und den Lieben daheim. Millionen lauschen ergriffen, wenn Lalle Andersen singt. Schon rief der Posten, die Bliesen zapfen Streich. Mühelos wechselt Lili Marleen noch auf die andere Seite der Front. Etwa in Nordafrika, wo Deutsche und Engländer jeden Abend einträchtig dem Sirenengesang aus Belgrad lauschen. Ein ehemaliger Soldat erinnert sich, wie die Gegner kurz vor 10 herangekrochen kamen. Man hörte sie und rumpeln und klappern und wusste, jetzt kommen die wieder. Ja, und es war ja ein unausgesprochener Selbstverständlichkeit, dass nicht geschossen wurde. Weil man wusste, die kommen nicht, um uns anzugreifen, sondern um das Lied zu hören. Lalle hat erreicht, was sie sich immer ersehnt hat. Sie ist ein Star. Die Sängerin bezieht eine Luxuswohnung am Kurfürstendamm und kann ihre beiden Söhne zu sich holen. Doch der Preis ist hoch. Als Nazi-Diva muss sie nach der Pfeife des Regimes tanzen. Und nicht jeder mag Lili Marleen. Goebbels etwa missfällt der Totentanzgeruch der letzten Strophe. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Besondere Probleme bekommt Lalle Andersen allerdings mit SS-Führer Hans Hinkel, dem Vizepräsidenten der Reichskulturkammer. Der hat sie wohl angefasst auf einem Tanzabend und das hat sie sich nicht gefallen lassen und hat ihm wohl eine schallende Ohrfeige gegeben und der hat sie dann regelrecht verfolgt. Lalles Traum von der großen Karriere verwandelt sich schnell in einen Albtraum. Sie hat immer Kontakte zu jüdischen Freunden gehabt. Die Nazis, die ihre Briefe abfangen, erteilen ihr deshalb 1942 Auftrittsverbot. Aus Angst vor einer möglichen Verhaftung schluckt sie eine große Menge Schlaftabletten, wird jedoch rechtzeitig gefunden. Im April 1943 fragt das Propagandaprogramm der BBC: Ist es Ihnen aufgefallen, dass Sie dieses Lied schon lange nicht gehört haben? Warum wohl? Vielleicht deshalb, weil Lalle Andersen in Konzentrationslager ist? Goebbels dementiert umgehend. Lalle Andersen muss wieder auftreten, damit er die Feindpropaganda der Lüge bezichtigen kann. So hat ihr Lili Marleen vielleicht sogar das Leben gerettet. Singen darf sie das Lied allerdings nicht mehr. Dafür wird sie sofort nach dem Krieg zum Liebling der Besatzungstruppen. Ich wurde also von einem Club zum anderen geschleppt. Wir alle machten diese Abstecher sehr gern, weil es ja immer gut zu essen gab. Und wir nicht viel anderes zu tun hatten, als 6 oder 7 Mal hintereinander Lili Marleen zu singen. Underneath the lantern by the barricade. Auch später kommt sie nicht so recht von der Laterne los. Ihre Versuche, als Schauspielerin zu reüssieren, sind in den 50er Jahren ebenso erfolglos wie ihre Platten mit Brecht-Songs oder ein Auftritt beim Grand Prix. Andersen-Biografin Gisela Lerke: Danach kam nichts mehr, also nichts Vergleichbares. In dieser Zeit hat sie dann ja solche ganz entsetzlichen Schnulzen gesungen, die ihr zweiter Ehemann, der Arthur Beul, geschrieben hat. Und dann hat sie es ja noch mal geschafft mit Ein Schiff wird kommen. Ein Schiff wird kommen. Lalles Version des griechischen Filmhits wird 1960 ein Riesenerfolg. In dieser Zeit tritt sie auch viel im Fernsehen auf. Etwa in der Haifischbar, wo sie im Rollkragenpullover die Nordsee persönlich gibt. Doch all das ist längst vergessen. Geblieben ist von Lalle Andersen Lili Marleen, die bis heute in vielen Kriegen mitmarschiert. Die Bundeswehr feiert sogar einen Lili Marleen-Tag in Niedersachsen und Radio Andernach grüßt mit ihr noch immer die deutschen Soldaten in Afghanistan. Wie ein Lili Marleen. Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Lalle Andersen, die am 29. August 1972 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den SPD-Politiker Otto Suhr. Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.